بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Heute machen wir weiter mit der zweiten Stufe auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und die zweite Stufe heißt Al-Fikra, der Gedanke. Und die erste Stufe war die Wachsamkeit. Wir haben gesagt, dass das Herz zu Beginn im Schlafen ist. Es erkennt die wahre Situation nicht, die Gefahr, in der es steckt, erkennt es nicht, denn das Herz ist in einem Schlaf. Man lebt vor sich hin, wie Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sagte, sein Herz schläft, aber sein Körper ist wach. Das bedeutet, man ist eine lebende Leiche. Man wandert durch die Welt, man isst, man trinkt, aber man hat vergessen, dass diese Welt ein Ende haben wird, dass dieses Leben zu Ende gehen wird. Wie wacht man hier von diesem Schlaf? Und zwar zuallererst durch den Vergleich, Barakallofik, zwischen den Gaben Allahs auf der einen Seite und den Sünden der Menschen auf der anderen Seite. Wenn der Mensch diese Gaben Allahs subhanahu wa ta'ala vergleicht mit den Sünden, die er danach vollbringt, vielleicht sogar oder sicherlich anhand der Gaben Allahs subhanahu wa ta'ala, Allah gibt uns Augen, dann sehen wir das, was Allah uns verboten hat. Allah gibt uns Ohren, dann hören wir das, was Allah uns verboten hat. Allah hat uns eine Zunge gegeben, dann sprechen wir Wörter aus, die Allah subhanahu wa ta'ala uns verboten hat. Wenn der Mensch dies vergleicht, die Augen hier aufmacht, und zwar die Augen seines Herzens, dann wird er sich vor Allah subhanahu wa ta'ala schämen, dass er seine Gaben und Gunsterweisungen nutzt, um den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Möge Allah uns vor seinem Zorn bewahren. Danach, wenn man nun aufgewacht ist, kommt die nächste Station, Al-Fikra. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sagt, فَإِذَا اسْتَحْكَمَتْ يَقَظَتُهُ أَوْجَبَتْ لَهُ Al-Fikra. Wenn die Wachsamkeit, seine Wachsamkeit sich befestigt, wenn sie nun standhaft ist, wenn sie nicht etwas Vergängliches ist, man war für 2 Minuten wach, man hat kurz mal an Allah gedacht, man hat kurz mal an den Tod gedacht. Nein, wenn sich diese Wachsamkeit befestigt im Herzen, wenn tatsächlich der Mensch wach ist, viele von uns kennen das, wenn wir schlafen und man hört ein Geräusch oder irgendetwas Kleines, was einen vom Schlaf aufweckt, man macht die Augen auf, und danach wieder geht's weiter mit dem Schlaf. Das ist keine Wachsamkeit. Und genauso ist es mit jemandem, der an einem Tag mal so einen Imanschub empfindet und danach geht er wieder weiter schlafen. Ja, sondern die Wachsamkeit, die wahre Wachsamkeit bedeutet, du machst die Augen auf und die bleiben dann auch offen. Du kehrst nicht mehr zurück zu diesem Schlaf. Das meint Imam rahimahullah. Wenn seine Wachsamkeit sich befestigt, führt es zum Gedanken. Um das zu erklären, zu veranschaulichen, wenn du eine Reise vorhast, und wir reden ja hier von der Reise zu Allah subhanahu wa ta'ala, aber reden wir mal als Beispiel von einer irdischen Reise, von Stadt A nach Stadt B, und du schläfst nun. Der erste Schritt, den du vollziehen musst, anders geht es nicht, ist, dass du erstmal aufwachst. Du kannst nicht im Schlaf zur Stadt B gelangen. Warum? Weil du wirst den Weg nicht sehen, du wirst stolpern, hinfallen. Ohne Hilfe wirst du nie diese Stadt erreichen können. Also wachst du auf. Was ist der nächste Schritt nach dem Aufwachen? Dass du erstmal darüber denkst. Du wachst auf. Heute will ich weg. Heute mache ich mich auf den Weg. Habe ich schon die Koffer gepackt? Das Auto ist alles tipptopp und so weiter. Das heißt, das Erste, was ich mache nach dem Aufstehen, Aufwachen, ist das Nachdenken. Du gehst ja nicht sofort Koffer packen, wenn du nicht zuerst einmal Gedanken hattest, ich muss meine Kleider einpacken. Du wirst nicht sofort zum Auto rennen, wenn du nicht erst einmal denkst, ich muss mein Auto benutzen und so weiter. Das heißt, vor der Umsetzung, vor dem tatsächlichen Beginn der Reise musst du erst einmal deinen Verstand benutzen. Anders geht es nicht. Ansonsten wären wir ja Menschen, die ohne Verstand etwas tun. Und das ist nicht möglich. Und hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Die Taten sind entsprechende Ansicht. Hier sagen die Gelehrten, dies belegt, dass ein Mensch ohne Absicht nichts unternehmen kann. Du kannst nicht etwas tun, ohne dass du eine Absicht hast, eine Intention, dass du diese Sache ausüben möchtest. So auch auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Doch was ist Al-Fikra? Ibn Qayyim, oder das ist nun Abu Ismail Harawi in Manazil al-Sa'irin, sagt, تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. Das ist Al-Fikra. Al-Fikra heißt, ist der Blick des Herzens zum Begehrten hin mit dem Ziel, es zu erlangen. Al-Fikra, der Gedanke ist was? Dein Herz ist aufgewacht. Es schaut sich nun das an, was es erreichen will. Das ist der Gedanke. Der Gedanke ist, das Herz erblickt nun was? Das Begehrte. Ich will verreisen. Ich will gehen, ich will irgendetwas machen, das ist das Begehrte. Und warum schaue ich mir das an? Schaut sich dieses Herz das an, einfach nur so, damit man einfach mal was gesehen hat? Nein, sondern das Herz schaut sich diese Sache an, das Begehrte an, mit dem Ziel, es zu erlangen. Man will es erreichen, man will es haben. Und das ist Al-Fikr. Also man wacht auf, das Herz schaut sich diese Sache an. Wir werden gleich sehen, worum geht es denn hier. Was schaut sich das Herz an? Es schaut sich dieses an, mit welcher Absicht? Einfach nur zum Amüsieren? Nein, sondern um es zu erlangen. Das heißt, wir reden hier von einem Herzen. Wir reden davon, dass dieses Herz etwas erblickt, etwas sieht. Dieses Etwas ist etwas Begehrtes. Und das Herz schaut sich dieses Begehrte an mit dem Ziel, es zu erreichen. Das bedeutet, wenn du einkaufen gehst, du gehst einkaufen, sagen wir mal, du willst ein Auto kaufen. Wie schaust du dir dann dieses Auto an? Schaust du dir das Auto an, oh, ich will einfach mal sehen, oder erblickst du dieses Auto mit der Absicht, ich möchte es haben? Sicherlich damit, mit dieser Absicht, ich möchte an dieses Auto kommen, ich möchte dieses Auto erwerben und kaufen. Das ist Al-Fikra. Hier sagt Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, und hierbei gibt es zwei Arten des Gedankens. Zwei Arten der Fikra. Einmal der Gedanke bezüglich des Wissens und der Kenntnis. Und zum anderen der Gedanke bezüglich der Aufforderung und des Willens. Diese zwei Gedanken braucht das Herz. Es muss sich auf der einen Seite mit dem Wissen und der Erkenntnis befassen und es muss sich auf der anderen Seite mit der Aufforderung und dem Willen befassen. Was heißt das? Zuerst einmal zu dem ersten Punkt, und zwar der Gedanke bezüglich des Wissens und der Kenntnis. Hier sagt Ibn Qayyim rahimahullah, und zwar ist das ein Gedanke, was für ein Gedanke? Der Gedanke bezüglich des Wissens, bezüglich der Erkenntnis. Es ist ein Gedanke, der unterscheidet zwischen richtig und falsch, zwischen erlaubt und verboten, also zwischen halal und haram, zwischen Sunna und Bid'ah. zwischen Bestätigung und Verneinung. Das ist der erste Gedanke. Wenn du, und wir reden hier über die Reise zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das allererste, worüber du denkst, ist, wo will ich überhaupt hin? Wo soll ich denn hin? Dein Herz ist aufgewacht. Okay, ich muss jetzt gehen. So kann es nicht bleiben. Ich kann nicht die ganze Zeit diese Sünden nehmen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt mir einen Mund und ich beleidige die ganze Zeit meine Eltern. Allah subhanahu wa ta'ala gibt mir Ohren und ich höre die ganze Zeit nur Musik. Allah subhanahu wa ta'ala gibt mir Augen und ich schaue mir die ganze Zeit Sachen an, die ich nicht sehen darf. So geht es nicht weiter. Mein Herz wacht nun auf. Allah subhanahu wa ta'ala gibt mir immer mehr Gaben und ich sündige immer mehr. So wie ich möchte ich nicht sterben. Was muss ich jetzt tun? Jetzt muss ich mich fragen, wohin soll ich hin? Wo ist die Richtung? Und die Antwort lautet zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das Herz muss also verstehen, dieses Leben, das ich führe, hat einen Sinn. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dieses Leben ist nicht sinnlos. Wir sind hier nicht hier, damit wir einfach leben, ohne etwas zu erreichen. Sondern was wir erreichen wollen, ist das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah mit uns allen zufrieden sein. Das ist unser Ziel. Und hier möchte ich auch von Ibn Qayyim etwas erwähnen, was er aber nicht in Madarij al-Salikin erwähnt hat, sondern in einem anderen Buch, und zwar Tariq al-Hijratain wa Babu al-Sa'adatain. Das heißt, der Weg der zwei Auswanderungen und das Tor der zwei Glückseligkeiten. Hier redet er auch über die Reise zu Allah subhanahu wa ta'ala, der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagt, wir brauchen hier zwei Kräfte. Auf dem Weg zu Allah benötigst du zwei Kräfte. Genauso wie die Reise in der Erde. Wenn du zu irgendeiner Stadt fahren möchtest, dann brauchst du erst einmal die Kraft des Wissens. Du musst Wissen haben, wie komme ich überhaupt hin? Soll ich die Autobahn benutzen oder die Landstraße? Fahre ich mit dem Auto oder mit dem Fahrrad? Oder fliege ich lieber? Und so weiter. Das heißt, ich muss Wissen über den Weg haben. Wie komme ich überhaupt zu dieser Stadt hin? Stell dir vor, du hast kein Navi, du hast gar keine Apps, die dir irgendetwas zeigen, du hast keine Schilder auf der Straße. Du willst nach Berlin, zum Beispiel. Du setzt dich jetzt ins Auto hin und fährst drauf los. Wirst du Berlin erreichen? Sicherlich nicht. Du kannst sogar vielleicht irgendwo in Südfrankreich ankommen. Obwohl du in den Norden wolltest, bist du im Süden angekommen. Warum? Weil jemand, der handelt, ohne zu wissen, wird Fehler machen. Sicherlich. Es kann nicht möglich sein, dass derjenige, der handelt, ohne Wissen zu haben, dass er keine Fehler macht. Es kann sein, dass er ab und zu mal richtig liegt, aber im Großen und Ganzen liegt er falsch. Und der Beleg dafür, dass wir zuerst wissen und dann handeln, ist die Aussage Allahs Azza wa Jal, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Das bedeutet ungefähr, so wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah und bitte für dich um Vergebung. Und hier sagt Al-Imam Al-Bukhari, rahimahullah, er hat sein Buch, und zwar Sahih Al-Jami', was man unter Sahih Al-Bukhari kennt, hat er betitelt. Jedes Kapitel hat Bab, also Bab ist eigentlich die Tür, aber hier im Sinne von Kapitel, dieses oder jenes. Hier hat er ein Kapitel betitelt, in dem er sagte, Babul Ilmi qabla al-qawli wal-amal. Das bedeutet, Kapitel, das Wissen geht vor dem Handeln und der Aussage. Und die Gelehrten sagen, das Wissen des Imam al-Bukhari steckt in seinen Titeln. In seinen Titeln seiner Kapitel. Wenn du merken willst, ist Imam al-Bukhari ein Gelehrter oder nicht, hat das drauf oder nicht, dann schau dir an, wie hat er diese Abwab, Plural von Bab, diese Kapitel betitelt. Welche Überschriften hat er gegeben? Dann merkst du, diese Überschriften sind nicht nur Überschriften. Diese Überschriften, da steckt Wissen drin. Und hier ist dieses Wissen. Woher kommt er mit diesem Urteil? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Wissen, al-ilmu qabla vor al-qawl, die Aussage, wal-amal, die Handlung, die Tat. Durch die Ayah. Allah Azza wa Jalla hat zuerst das Wissen erwähnt und dann hat er die Handlung erwähnt. Das Wissen ist was? Das Wissen über Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Was ist die Tat? Wastaghfir li dhanbik. Al-istighfar, das Bitten um Vergebung, ist eine Handlung. Das bedeutet, es ist untersagt, dass jemand etwas macht ohne Wissen. Du wirst dein Ziel nicht erreichen. Und genauso ist es, wenn wir zu Allah Azza wa Jalla gelangen wollen. Was heißt denn zu Allah gelangen? Also zu seiner Zufriedenheit. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt: "Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim." An einem Tag, an dem weder Vermögen noch Nachkommenschaft etwas bringen, nur derjenige, der mit gesundem Herzen zu Allah angelangt, hinkommt. Allah subhanahu wa ta'ala sagte nicht, nur derjenige, der ein gesundes Herz hat oder besitzt, sondern er sagte, der zu Allah azza wa jall ankommt mit diesem gesunden Herz. Deswegen sagt Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, zwischen der Tat und dem Herzen ist eine Strecke. Das bedeutet, und viele von uns merken, dass ich bete, aber trotzdem unterlasse ich die Sünde nicht. Ich höre Koran, aber trotzdem mache ich die Sünde. Warum? Weil es geht nicht automatisch. Du hast eine Ibadah gemacht, sofort ist es in deinem Herzen. Nein. Sondern du musst diese Tat nehmen, sie in das Herz reinbringen. Und zwischen dem Herzen und Allah ist eine Strecke. Und die Strecke zu Allah wird nicht mit den Füßen beschritten, sondern mit dem Herzen. Das heißt, du musst mit deinem Herzen von Station zu Station, von Stufe zu Stufe, von Zustand zu Zustand kommen, bis du das Wohlgefallen Allahs erreichst, damit eben im Paradies kommst und die Güte Allah subhanahu wa ta'ala genießen darfst. Also, die erste Kraft, die wir benötigen, war was? Die Kraft des Wissens, Al-Quwwatu Al-Ilmiyyah. Al-Quwwatu Al-Ilmiyyah. Al-Quwwatu Al-Ilmiyyah, haben wir gesagt, war die Kenntnis über den Weg. Und hier sagt Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah was sehr Schönes, was uns auch noch einmal die Aqidah verdeutlicht und noch einmal näher bringt. Und zwar, er sagt, der erste Teil des Glaubensbekenntnisses, Ashhadu an la ilaha illallah, zeigt dir, wohin du gelangen willst und wohin du gelangen sollst, und zwar zu Allah Azza wa Jal. Und der zweite Abschnitt, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, zeigt dir den Weg zu deinem Ziel. Denn es gibt nur einen einzigen Weg zu Allah Azza wa Jal, und das ist der Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Denn andere sagen, es gibt unendliche Wege zu Allah, und das stimmt nicht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ihdina as-sirata al-mustaqim. Ein Weg, nicht mehrere. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, jedes Mal im Koran, wenn er über die Finsternis und das Licht redet, dann redet er über das Licht im Singular, ein Licht, dhulumat ila an-nur. Dhulumat, mehrere Finsternis. Es gibt mehrere Irrwege. Aber es gibt nur einen Weg des Lichtes, ein Licht, der Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Die zweite Kraft, die wir benötigen auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, ist die Kraft des Handelns. Das heißt, der Umsetzung. Wenn du das beste Auto hast und du kennst den Weg nach Berlin, du hast das beste Navi, bist du dann in Berlin? Einfach nur, weil du dich reingesetzt hast in dieses Auto? Auf keinen Fall. Du musst ja schon fahren damit. Und genau das ist es. Das Wissen alleine reicht nicht aus. Sondern du musst auch handeln, gemäß diesem Wissen auch deine Taten umsetzen. Und dieser zweite Punkt ist auch ein sehr wichtiger Punkt auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn wir aufwachen von diesem Schlaf, wir beten nicht, wir fasten nicht, wir spenden nicht, wir lügen, wir sind schlecht zu den Menschen, schlecht zu den Eltern. Ein Zustand, der auf keinen Fall so bleiben darf. Und wir haben gemerkt, ich muss endlich damit aufhören, ich muss zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der erste Schritt ist, dass ich darüber nachdenke. Wohin will ich? Was muss ich jetzt tun? Wie sieht dieser Weg aus? Wann muss ich was machen? Hier sagt Ibn Qayyim rahimahullah, der Gedanke, also der erste Gedanke, und zwar bezüglich des Wissens und der Erkenntnis, al-ilm wal-ma'rifa, ist zu unterscheiden zwischen richtig und falsch. Das heißt, ich muss gucken, wie kann ich unterscheiden zwischen richtig und falsch? Denn es gibt falsche Wege und es gibt einen richtigen Weg. Hier muss ich unterscheiden. Wann weiß ich, dass dieser Weg führt nicht zu Allah Azza wa Jal? Es gibt Umleitungen auf der Straße. Kannst du irgendeine Umleitung nehmen? Es gibt Ausfahrten auf der Autobahn. Kannst du irgendeine Ausfahrt nehmen, um nach Berlin zu kommen? Nein. Es gibt Ausfahrten, die nicht geeignet sind. Die musst du lernen. Genauso, was erlaubt und was verboten ist. Auf der Straße darfst du zum Beispiel in bestimmten Bereichen nicht mehr als 130 fahren. Das ist verboten, mehr als 130 zu fahren. Du darfst nicht auf dem Standstreifen fahren, zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Du darfst nicht rückwärts fahren auf der Autobahn, zum Beispiel. Es gibt Gebote auf dem Weg nach Berlin. Die musst du einhalten. Die musst du kennen. Und so ist auch der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Da gibt es Regeln. Du kannst nicht einfach so gehen, wie du möchtest. Wie viele es wollen. Viele von uns sagen, sie lieben Allah und sie lieben die Religion. Aber, und das ist etwas Feines in der Religion, etwas, wo man sehr, sehr viel an sich gearbeitet haben muss, an seiner Seele, damit man diese Stufe erreicht. Machst du die Ibadah wegen deiner Nefs oder für Allah subhanahu wa ta'ala? Es gibt Menschen, die machen die Ibadah, freiwillige Ibadah zum Beispiel, nicht weil es für Allah ist, sondern weil es ihnen gerade passt. Ich will abnehmen, gibt's was besser als Fasten, also faste ich. Er hat es also nicht an allererster Stelle für Allah getan, sondern er hat es für sich getan. Und das ist etwas ganz, ganz, ganz, ganz Feines. Da muss man wirklich die Seele so dermaßen kennen, seine eigene, dass man die Tücken der Seele und diese Lügereien der Seele erkennt. Die Seele sagt ja, geh fasten, fasten ist gut, fasten ist gut. Aber warum macht er das? Er macht es nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Heißt das, dass jeder, der fastet, jetzt nicht für Allah fastet? Nein, frag dich selbst, kontrolliere deine Nefs, machst du die Ibadah ausschließlich für Allah oder machst du sie für einen anderen? Dass es daneben positive Nebeneffekte gibt, das ist wieder was anderes. Das ist nicht verboten. Aber was war der erste Grund? Warum hast du es gelassen? Bei der Taube zum Beispiel. Bei der Taube, bei der Reue. Stellen wir uns vor, jemand sagt, ich habe bereut zu rauchen. Allahu Akbar. Masha'Allah, Alhamdulillah. Du willst nicht zu den Leuten gehören, die Selbstmord begehen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Warum? Wie kam es dazu? Ja, also die Zigarettenpackung ist zu teuer geworden. Ja, also ich kann ja nicht jetzt jedes Mal 6 Euro oder 7 Euro oder wie teuer das Ding hier ist, bezahlen. War diese Taube für Allah subhanahu wa ta'ala oder für sein Portemonnaie? Ein Junge hat eine Beziehung zu einem Mädchen, und zwar eine nicht-islamische Beziehung, und er lebt irgendwo in einer Stadt. Und dann sagt er, hör mal zu, wir können nicht mehr zusammen sein. Ja, warum denn? Ja, das geht jetzt nicht mehr. Und warum hat er es gesagt? Weil er sich schämt vor den Leuten. Es sind zu viele Leute, die er kennt, zu viele Muslime. In der Moschee kennen sie ihn und vielleicht sehen sie ihn dann mit ihr in der Stadt und so weiter und so fort. Er lässt das, Warum? Weil es verboten ist? Nein, er wird ja gern, aber weil er sich vor den Leuten schämt. Heißt das hier, liebe Geschwister, wer kein Ikhlas in seiner Taube hat, soll die Sünde weitermachen? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Da gibt's Leute, zum Beispiel sehen Sie eine Schwester, die zwar Kopftuch trägt, aber eine enge Hose, dann gehen Sie zu ihr hin, zieht das Kopftuch aus, du hast sowieso kein Hijab. Du darfst nie zum Schlechten aufrufen, auch wenn die Person den Islam nicht 100% umsetzt. Du sollst ein Grund sein dafür, dass sie einen besseren Hijab hat, doch nicht, dass sie einen schlechteren Hijab hat, sondern du sagst, Barakallahu fiqh, Schwester, möge Allah dich festigen, inshallah, und weiterbringen, inshallah, so. Und jetzt kannst du ja ein bisschen auf die Klamotten achten. Alhamdulillah, hast ja schon ein Kopftuch, jetzt achte mal bitte auf die anderen Sachen. Oder ein anderer, der zum Beispiel irgendeine andere Sünde hat, und dann kommt jemand und sagt, guck mal, du betest in der Moschee, was machst du in der Moschee? Du gehörst nicht in die Moschee. So etwas darf ein Mensch nie machen. Also zurück zu unserem Punkt. Diese Feinheit, die ich erwähnt habe. Und zwar, dass wir uns selbst so sehr kennen. Mache ich die Ibadah hier für Allah Jalla wa Ala einzig und allein? Oder habe ich noch einen anderen Grund? Dass nun die Dunya kommt, obwohl ich sie nicht beabsichtigt habe, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Zum Beispiel, du machst irgendein etwas Gutes und du spendest irgendwie und dann kommt jemand und sagt dir, guck mal, weil du so viel arbeitest und so, da zack, kriegst du mal das Handy, weil du musst es ja benutzen, weil du musst ja immer telefonieren. So, die Dunya ist jetzt gekommen. Hast du es getan, damit die Leute dir ein Handy geben? Hast du nicht. Aber Allah, Jalla wa Ala, so gütig wie er ist, hat dir jemanden geschickt, der dir dieses Handy gegeben hat. Das ist wieder was anderes. Also noch einmal, bitte unterscheiden. Es geht mir jetzt nicht darum, man dient Allah aufrichtig, nur für ihn, subhanahu wa ta'ala. Doch Allah azza wa jalla schickt ihm von der Versorgung, ob das nun materielles ist oder immaterielles ist. Das ist nicht schlimm. Oder Lob von den Menschen. Das ist nicht schlimm, denn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er einen Menschen liebt, dann befiehlt er den Engeln, dass sie ihn lieben und dann verbreitet er die Liebe unter den Menschen auf der Erde. Also, dass die Menschen diese Person lieben. Aber hast du die Tat getan, damit du eine höhere Stellung bei den Menschen hast? Das ist verboten. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir als Geschenk gibt, als Gabe dir gibt, etwas von der Dunya, aber du hast es ausschließlich für Allah subhanahu wa ta'ala getan, dann ist das nicht schlimm. Also, wir brauchen bei dieser Fikra Wissen, und das ist ja die nächste Station, die nächste Stufe, und zwar Al-Basira, die Einsicht. Du bist aufgewacht, was brauche ich? Ich muss nach Berlin, ich muss fahren, ich muss den Weg kennen. So, jetzt kommt was? Ich lerne den Weg. Das ist Al-Basira, der nächste Schritt. Ich lerne den Weg oder besorge mir jemanden, der den Weg kennt oder eben ein Gerät, das den Weg kennt. Auf jeden Fall, ich muss unterscheiden zwischen richtig und falsch, zwischen erlaubt und verboten und wichtig auch zwischen Sunnah und Bid'ah. Es gibt viele Menschen, denen ist die Sunnah egal. Sie wachen auf, sie sagen, ich muss Allah dienen, so geht's nicht weiter. Aber sie kommen nicht zur Sunna, sondern sie gelangen dann zur Bid'ah. Und das sehen wir sehr oft. Leute, die zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala, die ersten Schritte machen, aber dann kommen sie nicht zur Sunna. Und deswegen sagten die Gelehrten von As-Salaf, sagten, die größte Gabe ist, dass Allah dich zu einer Person der Sunna schickt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala dich schickt zu einer Person, die dich zur Sunna erzieht, dass du auch diese Sunna umsetzt. Es gibt viele, die kennen die Sunna theoretisch, aber praktisch umsetzen, ist nur Sunna, braucht man nicht mal, ist nur Mustahab. Der lebt ja sein ganzes Leben so. Nur Mustahab hat er verstanden, nicht machen. Und das stimmt doch nicht. Mustahab bedeutet Mustahab. Das heißt, du sollst es bitteschön machen. Du wirst nicht bestraft, wenn du es nicht tust. Aber du vergeudest so viele Belohnungen, wenn du es nicht umsetzt. Genauso die Bestätigung und Verneinung. Hiermit meint er natürlich At-Tawhid. Und zwar das Glaubensbekenntnis La ilaha illallah. La ilaha, es gibt keinen Gott, ist die Verneinung, die Ablehnung aller falschen Götter. Illallah ist die Bestätigung der Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagte er, rahimahullah, so ist die Grundlage des Gedankens, dass er nach dem Tawhid, dem Sinn des Lebens sucht. Tawhid ist der Sinn des Lebens. Aber was bedeutet Tawhid? Einige Menschen haben im Tawhid nur einen bestimmten Bereich gesehen. Für einige ist At-Tawhid nur, dass du Allah richtig anbetest und nicht Gräber anbetest. Gibt es sonst noch was im Tawhid? Nein, das war's. Andere sehen im Tawhid nur, es müssen die Gebote Allahs eingehalten werden. Sonst noch irgendetwas? Nein, sonst nichts. At-Tawhid ist eine Lebensweise. At-Tawhid ist eine Lebensweise. Warum lebst du? Das ist die Frage nach dem Tawhid. Ich lebe, weil Allah der Allerwichtigste ist für mich. La ilaha illallah heißt natürlich, es gibt keinen, dem zurecht gedient wird aus Allah. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, für mich ist niemand wichtiger außer Allah. Die Frage ist jetzt, der du betest und die Gebote Allah einhältst und so weiter, ist Allah für dich der Wichtigste oder nicht? Weil es gibt einige unter uns, für die ist zumindest seine Nafs sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wenn Allah Azza wa Jal der Wichtigste wäre, wäre alles andere für dich unwichtig. Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn diese Welt bei Allah irgendeine Bedeutung hätte, würde er keinem etwas geben. Aber sie ist bei Allah subhanahu wa ta'ala so viel wert wie was? Wie der Flügel einer Fliege. Also nichts wert. Gibt es von uns jemand, wenn er eine Flügel von einer Fliege sieht, sagt, ey, hast du das gesehen? Flügel von der Fliege. Sieht schön aus. Kein Mensch macht sich Gedanken über einen Flügel von der Fliege. Ist uninteressant. Ist die Welt bei dir so? So dass du einfach nur an Allah azza wa jal denkst? Ich möchte nur Allah. Du siehst die schönsten Autos, du siehst die schönsten Hotels, du siehst die schönsten Landschaften und du denkst nur, ja Allah, ich will dich sehen, ja Muqiyam. Du siehst alles, du siehst Geld, du siehst alles und du sagst, ja Allah, ich will einfach nur mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sein. Haben wir diese Stufe erreicht? Leider nicht. Leider nicht. Wenn wir ein Auto sehen, fallen wir um. Hast du nicht gesehen, guck mal, was für Felgen, nur Felgen, ja, nicht mal das ganze Auto. Es gibt Leute unter uns, die könnten 2-3 Tage über Felgen reden, oder nicht? Andere reden über Allahu A'lam, Porzellan, die anderen über Schuhe. Es gibt Leute, die könnten die ganze Stadt umrunden, einfach nur wegen Schuhe oder andere Sachen. Aber damit wir eine Ayah lernen, würden wir nirgendwo hingehen. Damit ich weiß, ob ich den Koran richtig lese oder nicht. Nee, ich kann nicht 10 Kilometer, entschuldige. Aber wenn er hören würde, da gibt es einen Schuh, ja, der normalerweise 500 Euro kostet. Und den gibt es für 50 Euro. Und zwar in Allahu A'lam wo, auf der Antarktis, dann würde er hingehen. Warum? Weil er diese Dunya so will. Weil die Dunya in seinem Herzen ist. Und deswegen wird gesagt, dass Ali radiallahu anhu sagte, lass die Dunya in deiner Hand und nicht in deinem Herzen. Das heißt, nimm von der Dunya so viel du kannst. Halal. Uthman ibn Affan war ein reicher Gefährte. Abdurrahman ibn Auf war ein reicher Gefährte. Viele Sahaba hatten Geld und Tabi'in und so weiter, gelehrte Imame, die sehr, sehr reich waren. Es ist nicht haram, reich zu sein. Aber wo ist das Geld? Hier oder hier? Es muss auf deiner Hand sein. Was bedeutet das? Wenn du es verlassen willst, das Geld, schmeiß es weg. Aber wenn es in deinem Herzen ist, wie kommt dann das Geld heraus? Nur wenn dein Herz herauskommt. Nur mit deinem Tod. Das heißt, du wirst bis zum letzten Atemzug Euros rechnen und Dollars rechnen. Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam der mit einem Bittgebet das Vermögen aller reichsten Menschen haben könnte, hat es nicht verlangt. Warum? Weil er wusste, das wahre Leben ist das Leben Yawm al-Qiyamah. Das wahre Leben ist das Leben Yawm al-Qiyamah. Das heißt, At-Tawhid sollten wir nicht nur verstehen, als ich bete Buddha nicht an. Und das war's. Damit habe ich At-Tawhid umgesetzt und verstanden. Und deswegen viele Unwissende, wenn sie jedes Mal Tawhid hören, sagen sie, wie lange wollt ihr denn noch über Tawhid reden? Sind wir Abu Lahab und Abu Jahl? Habt ihr uns gesehen, dass wir vor Buddha uns verbeugen? Nein, aber dein Herz verbeugt sich vor dem Geld. Dein Herz verbeugt sich vor deinem Status bei den Menschen. Es gibt Leute, die verehren sich selbst. Das Allerwichtigste in ihrem Leben ist was? Die Stellung bei den Menschen. Wenn er gelobt wird, geht's ihm gut. Wenn er getadelt wird, ist das, als ob es eine Beleidigung ist. Und Al-Ikhlas, es gibt einen Thermometer für Al-Ikhlas. Den musst du in dein Herz reinstecken und dann guckst du, was passiert. Und zwar, wenn der Tadel und der Lob gleichgültig ist. Die sagen zu dir, Achi, deine Stimme, herrlich. Und dann kommt ein anderer und sagt, Achi, guck mal, wenn du Koran liest, könntest du ein bisschen, also wegen deiner Stimme, das ist nicht so gerade, könntest du ein bisschen, was hast du gesagt über die Stimme? Ja, erstmal lernen, ja, erstmal lernen, bevor du hier. Da merkt man, dem hat das wehgetan. Das hat ihm nicht gefallen. Der Lob, Alhamdulillah, ist von Allah. Ja, und dann hier die Ikhlas-Theaterstück. Ist von Allah die Stimme. Allahumma lak alhamd. Aber sobald jemand kommt, der tadelt, pass mal auf hier, ja, und du weißt sowieso nichts, und dieser Thermometer, den muss man haben, damit man weiß, warum habe ich so geantwortet jetzt? Warum hat das jetzt wehgetan, dass er gesagt hat, er findet meine Stimme nicht gut? Zum Beispiel, oder mein Wissen, oder mein Aussehen, oder Allahu a'lam, irgendetwas, was Allah mir gegeben hat, weil es für mich wichtig ist, dass er gut denkt. Ist das Tawhid? Das ist die Frage. Ist das der Tawhid? Das ist natürlich nicht gleichzustellen wie der Schirk, dass man Buddha anbetet. Nein, aber ist das der wahre Iman, der reine Tawhid? Nein, ist es nicht. Einmal betete ein Mensch 40 Jahre hinter dem Imam in der ersten Reihe. Nicht vier Gebete. 40 Jahre hinter dem Imam. Weißt du, was das bedeutet? 40 Jahre mal 5 Gebete am Tag. Und der Imam wurde alt, sie haben ihn gewechselt. Und dann kam ein anderer. Und dann hat er etwas verspürt in seinem Herzen. Warum er? Warum nicht ich? Dann hat er gemerkt, dass er 40 Jahre nicht für Allah gebetet hat. Das meine ich, was fein ist. Viele von uns denken nicht so weit. Ja, ist spät. Aber diese Feinheiten sind sehr, sehr wichtig. Aber wer kann sich darum kümmern? Jemand, der mit sich selbst beschäftigt ist. Die neueste Mode heutzutage ist, man beschäftigt sich mit allen Menschen, nur nicht mit sich selbst. Achtung, dieser Sheikh, der ist abgestempelt. Hör mal auf, das ist kein Daei. Hör mal zu, hast du den Fehler gesehen? Und so weiter und so fort. Und dann redet er. Und das ist falsch. Und der ist schlecht. Rede mal doch über dich selbst. Du hast so viele Macken, so viele Mängel. Hast du deine Gebete, die letzten Gebete heute, an diesem Tag, hast du sie geprüft über Ikhlas? Oder prüfst du deine Gebete nie? Hast du deine Taten heute geprüft, ob sie aus Ikhlas-Sicht astrein sind oder warum soll ich denn? Du hast keine Zeit, über andere zu reden. Wenn du fragen, hast du heute Tauba gemacht? Rasul sallallahu alaihi wasallam hat 100 Mal am Tag Allah um Vergebung gebeten und bereut. Hast du heute etwas bereut? Einmal, eine Sache hast du heute gesagt, ja Allah, bitte nehme meine Reue an. Hast du das heute gesagt? Allahumma tubtu ilayk. Viele von uns würden denken, ja, warum denn? Ich war heute Jumu'ah, ich bin, hab Ghusl gemacht, bin ich raus zur Jumu'ah und war ich wieder daheim. Was für Taube. Und auf dem Weg, hast du da nichts gesehen, was haram war? Hast du keine Riba heute gemacht? Das ist ja unsere Nachspeise. Wir essen ja und dann muss noch so ein Stückchen Mensch, ja, da sein, wo wir ein bisschen essen. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Und keiner soll über den anderen lästern. Will denn jemand von euch das Fleisch seines Bruders aufessen? So viele Leute essen das Fleisch der Brüder auf und der die Schwestern unter sich. Wir haben keine Zeit, um andere zu denken. Ja, da heißt es, es gibt kein Amr Ma'ruf, Nahy an Munkar. Doch, doch. Das Gute gebieten, das Schlechte verbieten gibt es. Aber das Beurteilen der Menschen, das ist wieder was anderes. Und hier spielt ja der Shaitan, der jongliert dann mit den Herzen der Menschen. Und zwar, dass er denkt, dass er ihnen weiß macht, wenn du die Menschen über sie lästerst, dann machst du gerade was, du machst Amr Ma'ruf und Nahi al-Munkar. Also du gebietest das Gute und verbietest das Schlechte. Nein. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam hat die Tat kritisiert. Die Tat kritisiert. Und nur wenn es jemand ist, der tatsächlich zum Unglauben oder zu einer Bid'a tagtäglich aufruft, der die Menschen irreleitet, richtig, das ist wieder was anderes. Aber wir reden hier über Ibad Allah subhanahu wa ta'ala, über die Menschen, die jeder von ihnen macht einen Fehler. Und Menschen unter uns, die denken, sie wären die Besten. Sie wären die Besten und geben damit an. Das war die erste Sache. Und zwar eben die Kenntnis oder der Gedanke bezüglich des Wissens und der Kenntnis. Wie dieses Wissen angeeignet wird, das muss man natürlich danach noch lernen. Und wie gesagt, die nächste Stufe ist Al-Basira. Und da werden wir eher und mehr über die Kenntnis reden. Welche Bereiche der Kenntnis sind hier wichtig? Der zweite Punkt war der Gedanke bezüglich der Aufforderung und des Willens. Das heißt also At-Talab wal-Irada. Und zwar damit erkennt er den Weg und unterscheidet zwischen dem Nutzen und den Schaden. Wie ich vorhin gesagt habe, dass Ibn Qayyim rahimahullah uns erklärt hat, dass wir zwei Kräfte brauchen. Erstmal die Kraft des Wissens und zweitens die Kraft der Handlung und der Umsetzung. Schauen wir uns an, wie sehen unsere Handlungen aus? Wie sieht unser Tagesablauf aus? Viele von uns wollen zu Allah, gehen aber nicht. Sie bleiben auf der Stelle stehen. Ich will zu Allah, ich will zu Allah, ich will zu Allah. Er bewegt dich. Was muss ich tun? Beten natürlich. Und nicht nur Pflichtgebete. Hier kommen viele und sagen, ja, aber Sekunde mal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte doch zu demjenigen, der ihn gefragt hat, was soll ich machen? Und er hat ihm gesagt, du sollst beten und fasten und Al-Hajj und Zakat geben. Dann sagte er, ich mache nichts mehr. Dann sagte er, aflaha in sadaq, er ist erfolgreich, wenn er wahrhaftig ist. Also brauche ich nicht mehr zu machen. Ja, wenn all deine 5 Gebete akzeptiert werden. Wenn all die 30 Tage im Ramadan belohnt werden. Wenn all deine Zakat angenommen wird. Wenn die Pilgerfahrt richtig war. Aber bei wie vielen Gebeten kannst du sagen, astrein, 100%, kein Fehler. Bei wie vielen Gebeten? Wie oft beten wir und wir wissen gar nicht mehr, was habe ich eigentlich gelesen in der ersten Raka? Oder in der zweiten, war das eine lange oder eine kurze Suche? Wissen wir nicht. Warum? Weil unsere Gedanken schwirren dann herum. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Deswegen brauchen wir viel mehr Gebete, denn die freiwilligen Gebete, Yawm al-Qiyamah, durch diese werden dann die Fehler bereinigt in den anderen, in den Pflichtgebeten. Wie sieht es mit den Adhkar aus? Wie gesagt, At-Tauba, machen wir Tauba überhaupt tagtäglich oder nicht? Sagen wir Astaghfirullah wa Atubu ilayk oder nicht? Bitten wir um Vergebung oder nicht? sprechen wir, heute ist Freitag oder nicht? Wie oft hast du Allahumma salli wa sallim ala Nabiyyina Muhammad gesagt? Fünfmal. Masha'Allah, Masha'Allah, Freitag fünfmal. Das heißt, wir bewegen uns im, also, was ist langsamer als Schneckentempo? Schildkröte ist langsamer? Ja, auf jeden Fall in einem sehr, sehr, sehr, sehr geringen Tempo bewegen wir uns und dann sagen wir, warum geht es uns so schlecht? Wir wollen natürlich die höchsten Stufen, aber machen sehr, sehr wenig dafür. Das sind alles Gedanken, barakallahu fikum, die jetzt so aufkommen. Wie gesagt, man hat, das Herz schläft, es macht die Augen auf. Diese Gedanken kommen nun auf. Gedanken in Bezug des Wissens, des Weges. Wie komme ich zu Allah? Was muss ich darauf, wo muss ich hier achten darauf? Und auf der anderen Seite, wie gehe ich jetzt weiter? Was für einen Treibstoff habe ich, damit ich zu Allah subhanahu wa ta'ala ankomme? Das wird inshallah in den folgenden Stationen noch näher erklärt, bi'idhnillahi jalla wa ala. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين